Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wir machen weiter mit den Duas aus dem Koran. Und zwar ist diese Dua aus Surah Al-Ankabut, Vers 30. Das ist die Dua von Lut alayhi salam, als er seinem Volk versuchte zu erklären, ihnen darzulegen, was das Richtige ist und was das Falsche ist. Warum lasst ihr euch in Begierde mit den Männern ein und schneidet den natürlichen Weg ab und begeht in euren Zusammenkünften das Verwerfliche? Aber die Antwort des Volkes war nur in Hochmut und in ihrer Verblendung, dass sie ihm sogar drohten und dass sie sogar ihn verhöhnten und sagten, bring doch die Strafe herbei, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Mit anderen Worten, wir glauben dir nicht, du bist ein Lügner, weil wenn jemand nicht wahrhaftig ist, dann ist er mit anderen Worten jemand, der eben nicht die Wahrheit sagt. Und wenn man so also bedroht wird und verleugnet wird und verhöhnt wird, was kann man dann anders machen, als dass man Allah, den Herrscher, um Hilfe bittet, um Beistand bittet? Genau das hat Lut a.s. gesagt. Und so bat er Allah, mein Herr, hilf mir gegen das Volk, das Unheil stiftet. Ich werde die Dua euch einmal vorlesen. Rabbi ansurni ala al-qawmil mufsidin. Rabbi ansurni ala al-qawmil mufsidin. Mein Herr, hilf mir gegen das Volk, das Unheil stiftet.